wirst du benutzt, Fitness können dir dich schützt. Du stehst ganz alleine da, keiner fragt nach dir, sie sah. Stress beherrscht dein Leben, jeden Tag fragst du dich, kannst du so weiterleben, machst du auch mal was für dich. Als die Ärzte kamen, ab diesem Zeitpunkt merkte jeder, niemand konnte einen weiteren Meter. Alle hängen jetzt ab in den Knast, werden für immer tragen diese Last, weil die alle anders werden. Man muss bei den Kleinen lernen. Vor allem im Geberfrei.